Hallo und herzlich willkommen zurück zum Entdecker-Podcast. Ich bin Niklas und sitze gerade mit meinen flauschigen Wollsocken an meinem Schreibtisch, die irgendeine Oma auf einem Basar für mich gestrickt hat. Heute geht es aber um meinen Antrieb. Ich habe nämlich in den letzten Wochen oder letzten Tagen ein paar Erkenntnisse gewonnen, die ich vorher, oder die Erfahrung hatte ich eigentlich schon vor, also die habe ich vor ein paar Monaten gemacht, habe sie aber anscheinend nicht genügend oder nicht entsprechend reflektiert, so dass mir ein paar Sachen jetzt erst klar geworden sind. Und es ist natürlich etwas persönlicher, aber ich hoffe, da ist dann für den einen oder anderen was dabei, dass er dann auch merkt, oh, da könnte ich noch was reflektieren und habe dann plötzlich ganz neue Erkenntnisse über mich, über meine Antriebe und auch wie ich denke und ja, einfach was einen weiterbringt und dann sich selbst besser kennenlernt. Sondern mal zu meinen grundlegenden Antrieben ist natürlich erstmal überhaupt natürlich das Geld. Ist ja klar, dass bis zu einem bestimmten Betrag sind, glaube ich, 4.000 Euro. Danach wird man nicht glücklicher und danach ist es dann eigentlich mehr oder weniger egal, ob man dann mehr oder ein bisschen weniger verdient. Das macht dann auch nicht mehr einen Unterschied, aber am Anfang ist natürlich erstmal das Geld. Aber was mich natürlich auch sehr reizt, ist, wie der Name schon sagt, der Entdecker-Podcast. Das ist etwas zu entdecken, was Neues zu machen, ein Abenteuer zu erleben, die man einfach mit coolen Leuten zusammenarbeitet, Spaß bei der Arbeit hat, sich austauscht und einfach mal komplett neue Blickwinkel kennenlernt, coole neue Projekte kennenlernt, und einfach coole mit coolen Leuten zusammenarbeitet. Das macht einfach Spaß, also mir zumindest, aber ich denke mal, das geht den meisten so, die in die Richtung gehen, beziehungsweise hier auch zuhören. Ich habe da zum Beispiel vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, ich glaube auf LinkedIn war das, von einem Typen, der mit 25 jetzt auf der Forbes Top 30 unter 30-Jährigen steht. Der war für 2 Jahre im Silicon Valley, hat da bei diversen Startups gearbeitet und ist jetzt wieder zurück nach München und da erstmal geblieben, weil es ihm jetzt dann doch da besser gefällt, weil es im Silicon Valley natürlich immer wieder relativ schnell vorbei sein kann. Aber der ist auf jeden Fall ziemlich schnell durchgestartet, hat, glaube ich, mit 14 war es die erste App programmiert und da sieht man einfach mal wieder, was man alles in so kurzer Zeit oder auch in so jungen Jahren, also ich bin jetzt ja auch noch jünger als er, erreichen kann. Und wenn wir es einfach durchziehen, Spaß dabei haben und einfach was machen wollen, also was bewegen wollen und neue Sachen ausprobieren, so ein bisschen aus der Komfortzone raus, finde ich sehr interessant und cooler Typ auf jeden Fall. So, wie bin ich jetzt aber darauf gekommen, dass, oder wie bin ich auf diese Selbstreflexion gekommen? Ich höre viele Podcaste, mache jetzt auch einen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und da wird ja öfters in Interviews gefragt, zum Beispiel vom Johannes Brenner, ob man ein gewisses Motto hat, ein Lebensmotto. Und da habe ich eigentlich immer so gedacht, das wäre bei mir irgendwie Think Different, also von Steve Jobs, oder ist der Hungry Stay Foolish auch von Steve Jobs. Ich finde einfach einen coolen Unternehmer. Habe auch die Biografie, glaube ich, mit damals 16 oder 15 gelesen, als die rausgekommen ist. Aber dann sind mir 2 Sachen aus dem Sommer von diesem Jahr eingefallen, die mich dann auf ein ganz anderes Motto, eine ganz andere Richtung gelenkt haben. Und davon will ich euch jetzt mal mehr erzählen. Und zwar habe ich mich ja in diesem Sommer von meiner Freundin getrennt, habe dann aber auch nach einer Weile ein neues Mädel kennengelernt, wie das halt so ist. Hatten dann ein paar Dates, also nicht viele, aber ein paar halt. Und in den Gesprächen mit ihr ist mir dann irgendwie 2-mal, warum auch immer, also ich habe es jetzt nicht bewusst angesprochen, wir haben dann irgendwie über das Thema kurz gesprochen, also ich bin froh, habe ich dann gesagt, dass ich noch so jung bin, weil ich dann noch mehr Lebenszeit habe. So in dem Sinne war das ungefähr. Und das wollte ich eigentlich, also ich hatte es nicht bewusst darüber nachgedacht, dass ich das jetzt sagen will, aber es kam irgendwie aus mir raus. Und dann habe ich mich natürlich jetzt gefragt, so woran liegt das denn, dass ich jetzt so über das Thema im Prinzip Tod gesprochen habe und wie so das so in meinem Unterbewusstsein hängt, also weil ich ja nicht bewusst darüber nachgedacht habe. Warum das aber so ist, ist natürlich, also kann ich mir relativ einfach erklären, da braucht ihr jetzt noch ein bisschen Kontext. Mein Vater ist relativ früh verstorben in meiner Kindheit und das ist natürlich dann ein einschneidendes Erlebnis, was einem dann so ins Unterbewusstsein reinbrennt, was man aber bewusst, also ich nehme das meistens bewusst nicht wahr, nur dann in solchen Sachen oder in solchen Gesprächen merkt das, kommt es dann raus und man merkt es dann, dass da doch was ist, was einen oder das Leben von einem beeinflusst, was man aber aktiv oder bewusst gar nicht so wahrnimmt, dass es eigentlich das tägliche Leben steuert. Das ist ja wieder dieses Unterbewusstsein und das aktive Denken, was ich letztes Mal schon angesprochen habe, dass es da einfach zwei Welten gibt, die uns steuern. So, ja gut, dann weiß man jetzt natürlich, oder ich weiß, das Thema Tod beschäftigt mich irgendwie, oder früher Tod. Ja, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Bringt mich die irgendwie weiter? Habe mir dann ein paar Gedanken zugemacht und habe dann schnell Bezugspunkte in meinem aktuellen Leben gefunden. Denn das sagen ja viele dann, ja, dann nach dem Studium arbeite dann doch erstmal und sind ja dann nur, weiß ich, anderthalb, zwei oder drei Jahre, die du dann arbeitest, verdienst doch ein bisschen Geld ganz gut nebenbei und kannst dich dann irgendwann mal selbstständig machen oder eigene Projekte durchführen, hast dann erst die nötigen Erfahrungen gesammelt und so weiter, wie man das halt so kennt. In gewisser Weise stimmt das natürlich auch und hat auch seine Daseinsberechtigung, diese Aussagen, wobei man auch sagen muss, dass Erfahrungen als Angestellter einem meistens in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer natürlich oder bei eigenen Projekten relativ beschränkt nur weiterhelfen, außer man macht natürlich dann in seinem Job so schon als Angestellter zum Online-Marketing und dann später nutzt man dieses Wissen dann halt auch weiter. Das ist natürlich ganz gut, ist aber nicht immer so gegeben. Auf jeden Fall habe ich diese Aussage jetzt in letzter Zeit schon öfters gehört von diversen Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe. Aber die können nicht nachvollziehen, dass für mich, also diese Erkenntnis, die ich dann gewonnen habe aus dem frühen Tod, dass mein Lebensmotto würde ich jetzt eher unter Carpe Diem einordnen, also nutze den Tag. Denn diese zwei Jahre, drei oder was weiß ich wie viele Jahre, die man dann, oder die ich dann halt irgendeinen Job ausführen würde, der vielleicht halt auch Spaß macht, aber dann doch nicht so das Wahre für mich ist, und ich weiß es schon vorher, wären für mich einfach verschwendete Lebenszeit. Weil ich einfach dieses Gefühl habe, dass mein Leben oder meine Lebenszeit einfach das Wichtigste, das kostbarste Gut ist, was es ja eigentlich auch ist, weil Geld kann man immer irgendwie bekommen, aber mit Geld kannst du nicht deine Lebenszeit zurückkaufen. Im Alter geht das bloß meistens unter bei den meisten und hat dann nicht die Wirkung, die es haben sollte, und dann hat man am Ende seines Lebens, stellt man dann fest, ja, ich habe dann dadurch so ein paar Sachen nicht gemacht, die ich eigentlich mal machen wollte, als ich jung war. So will ich natürlich nicht enden, das sagen ja auch viele in den Podcasts, die ich zumindest höre, da höre ich das schon mal öfters, indem man einfach das macht, was man machen möchte und einfach mal aus der Komfortzone rauskommt, um sagen zu können, ich habe es gemacht und bereue es nicht. Es ist besser, oder vielleicht bereue ich es auch, aber es ist auf jeden Fall besser, als es nicht gemacht zu haben und dann zu bereuen, was man alles nicht gemacht hat, weil die Liste kann dann schon sehr lang sein am Ende des Lebens und dann ist es traurig, wenn man es einfach nicht mehr machen kann, aber sich es mal vorgenommen hatte. Ich für meinen Teil will zum Beispiel mal relativ flüssig Spanisch sprechen zu können. Hatte das in der Oberstufe 3 Jahre. Die Sprache hat mir sehr gut gefallen, kann jetzt natürlich kaum noch was. Habe mir aber das Ziel gesetzt, einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Spanien oder Südamerika irgendwo hin dahin zu ziehen, zu leben, um einfach die Sprache besser lernen zu können. Der Lukas Manco hat dazu ja auch ein Video gemacht, wie man besser Sprachen lernen kann, aufgeteilt in die 3 Levels der Schwierigkeit der Sprache. Das habe ich jetzt aber noch nicht angeguckt, sollte ich vielleicht mal machen. Und das wurde ja auch nochmal erwähnt, also er hat das mal kurz erklärt in der letzten Behind-the-Scenes-Folge, Podcast-Folge. Sehr interessant, also kann ich auch nur empfehlen. Und das ist halt einfach so eins dieser Ziele, dieser langfristigen Ziele, die ich mir so für mein Leben gesetzt habe. Um dann aber nochmal so zum Kernthema zurückzukommen. Durch Dates ist mir halt einfach einiges klarer über mich geworden, über die Sachen oder die Bedeutung, die ich gesagt habe, von bestimmten Sachen. Das ist mir zwar erst im Nachhinein klar geworden, aber man lernt da dann doch, oder ich habe da einiges über mich selbst gelernt, was ich vorher so nicht bewusst wahrgenommen habe. Das merke ich auch momentan noch bei Dates mit anderen Mädels, dass da irgendwie bei jedem Date fällt oder man wächst auf jeden Fall an sich selbst. Müssen es auch gar keine Dates sein, reichen ja wahrscheinlich einfach Gespräche mit fremden Leuten, fremden Menschen, mit denen man sich austauscht, und da erfährt man dann auch schon relativ viel über sich selbst, was mir dann so vorher dann auch nicht klar war. Also das finde ich auf jeden Fall eine interessante Methode, um sich selbst einfach besser kennenzulernen, weil man sollte auf jeden Fall wissen, wo die eigenen Stärken und Schwächen sind, das ist auf jeden Fall, aber natürlich auch, worauf es einem wirklich ankommt im Leben. Und das ist ja bei mir jetzt, dieses Carpe Diem ist ja jetzt quasi so ein Lebensmotto von mir. Das ist ja wirklich ein grundlegendes oder das Fundament in meinem Leben, was halt vieles bestimmt und wahrscheinlich auch viele meiner Einstellungen, aber auch Entscheidungen betrifft. Ja, deshalb als mein Fazit hier an dieser Stelle, das Leben ist kurz, nutze den Moment und mach einfach das Beste daraus. Sei für dich erfolgreich, was auch immer Erfolg für dich bedeutet. Und ja, hab einfach ein geiles Leben. An der Stelle will ich aber nochmal anmerken, dass dieses Jahr wahrscheinlich noch die ersten Interviews online kommen werden. Ich bin da schon was am Organisieren. Werden bestimmt sehr spannend, interessante Gäste. Ja, muss mal gucken, ob das alles noch dieses Jahr passt, ob das alles so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Ihr werdet es ja mitbekommen und dann in eurem Feed sehen, wenn da mein Interview dabei ist. Und könnt euch natürlich drauf freuen und gespannt sein. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören und wieder einschalten. Und ich hoffe, ihr seid wieder bei der nächsten Folge dabei. Bis dann und ciao.